Ja, meine Damen und Herren, ich habe das Vergnügen, Herrn Mommsen Ihnen vorstellen zu können mit seinem Vortrag. Ich denke, nicht nur die deutschen Teilnehmer, sondern auch die italienischen brauchen sich nicht weiter zu erinnern. Wenn man sozusagen das Stichwort Imperialismus in den Mund nimmt, muss einem gleich Wolfgang J. Mommsen einfallen. Ein Teil seiner Schriften ist ja auch ins Italienische übersetzt, sodass das auch für italienische Teilnehmer gelten kann. Herr Mommsen war bis vor kurzem, macht mir Vergnügen, ihn als emeritierten Professor vorzustellen, weil er natürlich nicht so aussieht und sich nicht so fühlt, wie Sie sehen können. Hat er sich engagiert mit einem neuen Referat, das auf vergleichender Basis Deutschland und Italien behandelt und die lapidaren Untertitel hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die Anfänge. Ja. Es liegt eine un riassunto anche in italiano, esiste, credo che, va bene, allora non bisogna dittatore qualcosa, grazie. Meine Damen und Herren, ich darf vielleicht sagen, dass ich ganz anfangs der Vorbereitung dieser Konferenz der Leitung ein anderes Thema vorgeschlagen hatte. Dieser Brief ist aber dann verloren gegangen. Und darum habe ich mich ganz brav gefügt, dem etwas lapidaren Thema, die Anfänge. Wobei die Frage sich stellt, wo denn die Anfänge anfangen und vor allen Dingen, wo sie aufhören. Das Zweite, was ich vielleicht vorwegschicken darf, ist die Tatsache, dass ich hier versuche, den deutschen und italienischen Fall in ein generelles Erklärungsmodell von imperialistischer Expansion gleichsam einzuordnen, in dem die periphere Perspektive wichtig ist. Ich darf vielleicht sagen, dass vor sehr langer Zeit, in den 70er Jahren, ich einmal über Gladstone und den britischen Imperialismus frei nach dem Modell des Sozialimperialismus im berühmten Seminar von Robinson und Gallagher referiert habe in Oxford und dann die etwas kühle Antwort erhielt: This may be true for small imperial powers like Germany and Italy, but for great imperial powers that is certainly not the case. Und damals habe ich dann eigentlich eine ganze Menge gelernt. Und in der Tat, mir scheint, eine Analyse von Imperialismus muss die periphere Perspektive und die metropolitane kombinieren. Auf dem Felde der kolonialen Expansion nach Übersee besteht, das ist hier schon angesprochen worden, zwischen dem Deutschen Reich und dem Königreich Italien für die Frühphase ein großes Maß an Gemeinsamkeiten. Namentlich Herr Schieder hat schon darauf hingewiesen, dass das Deutsche Reich und das Königreich Italien relativ spät in die imperialistische Arena eingetreten sind. Sie sind erst in der Ära des Hochimperialismus zu einer aktiven Kolonialpolitik übergegangen. Und dies, obschon die Unterstützung im Inneren damals für eine aufwendige überseeische Expansionspolitik noch vergleichsweise gering war. Sie sahen sich überdies gleichermaßen mit der Tatsache konfrontiert, dass die Beati Possidentes nur in beschränktem Maße Raum für die imperiale Expansion der Latecomers zu gewähren bereit waren. Die Italiener waren in etwas besserer Lage insoweit, als sie namentlich von Großbritannien zeitweise als eine Art von Platzhalter benutzt wurden oder jedenfalls die Chance hatten, in dieser Richtung zu operieren. Der Faktor der Kontinuität informeller und halbformeller Expansion in Übersee, der im Falle anderer europäischer Imperialismen eine sehr große Rolle gespielt hat und der in der Forschung jüngst betont wird, also eine Kontinuität der Expansionszeit im 17. Jahrhundert über die ursprünglich auch von mir behauptete Schwelle von 1881 hinaus, spielt im Falle des Deutschen Reiches und Italien eine vergleichsweise geringe Rolle. Ich muss allerdings sagen, dass ich im Zuge der Vorbereitung dieses Referats gelernt habe, dass die italienische Kolonialpolitik eine durchaus komplexe Vorgeschichte informeller Penetration auf unterschiedlichen Ebenen gehabt hat, nur paradoxerweise überwiegend in Regionen, in denen man dann nachher nicht hat tätig werden können. So bleibt, dass in beiden Fällen imperiale Expansion in erster Linie das Werk staatlichen Handelns war, während wirtschaftliche und ideelle Interessengruppen zunächst zumindest eine vergleichsweise nachrangige Rolle spielten. Und dieses macht die Erklärung des Phänomens nicht einfach. Sowohl im Deutschen Reich wie in Italien sprachen anfänglich gewichtige außenpolitische Argumente dafür, sich hinsichtlich einer überseeischen Expansionspolitik eher zurückzuhalten. Im Falle des Deutschen Reiches war es die Mittellage des wenig zuvor gegründeten Nationalstaats und die Strategie Bismarcks, die Spannungen im europäischen Mächtesystem an die Peripherie abzulenken, was als Bedingung natürlich relative Zurückhaltung in kolonialen Fragen erforderte. Im Falle des Königreichs Italien war es die potenzielle Bedrohung durch das militärisch wie wirtschaftlich überlegene Frankreich und die Abhängigkeit von Großbritannien bei konstant gegebener Gegnerschaft Österreich-Ungarns. Die Motive, die beide Mächte dann doch dazu bestimmt haben, sich auf imperialistische Pfade zu begeben, sind nicht zufällig, bis heute in der Forschung umstritten. Dies gilt insbesondere für das Deutsche Reich, denn es ist unbestritten, dass Bismarck im Grunde jeglicher staatlicher Kolonialpolitik mit großer Skepsis gegenüberstand und von dieser seiner Haltung nur zeitweise in den frühen 1880er Jahren abgewichen ist. Es ist weiterhin von erheblichem Interesse, und ich nehme an, dass wir darüber noch diskutieren werden, dass die italienische und die deutsche imperiale Expansion schon der 1880er und dann auch der 90er Jahre in vielfältiger Weise miteinander verkoppelt gewesen sind. Bismarcks gerade eben schon erwähnte Strategie der Ableitung der Spannungen innerhalb des europäischen Mächtesystems mit Hilfe der behutsamen Ermutigung der rivalisierenden Expansionsbestrebungen der rivalisierenden Mächte erreichte auf dem Berliner Kongress 1878 einen ersten Höhepunkt. Und dies gab indirekt zumindest den Anstoß dazu, dass die territorialen Verhältnisse im Mittelmeerraum seit 1881 zum Nachteil Italiens in Bewegung gerieten. Andererseits gewährte der Abschluss des Dreibundes Italien den politischen Rückhalt, um überhaupt an kolonialpolitische Pläne denken zu können. Und in der Folge ist dieser etwas merkwürdig strukturierte Vertrag, der ja aus zwei Verträgen bestand, im Gegensatz zu Bismarcks ursprünglichen Intentionen, Schritt für Schritt in ein imperialistisches Erwerbsbündnis umgestaltet worden, insbesondere dann unter Einbeziehung der Balkanregion. Davon abgesehen gaben in der Regel imperialistische Aktionen des Deutschen Reiches den Anstoß für italienische Aktionen. Die deutsche Politik 1883 bis 1885 gab den Italienern Anstoß für Versuche der kolonialen Landnahme der Ära Crispi und bekanntlich bildete späterhin der sogenannte Panthersprung nach Agadir im Jahre 1911 den Ausgangspunkt für die Annexion von Tripolis durch Italien. Gemeinhin geht die neuere Imperialismusforschung davon aus, dass es, wie bereits angedeutet, an der Peripherie eine Kontinuität von Imperialismus gegeben habe, welcher der Errichtung formeller Kolonien, formeller kolonialer Territorien in der Phase des Hochimperialismus vorausgelaufen sei. Und dass dies besonders dann eingetreten sei, wenn die informellen Formen der Penetration in eine Krise geraten waren, sei es, weil sich innere Widerstände gegen die koloniale Dominanz der europäischen Mächte abzeichneten, sei es, weil die Konkurrenz und die potenzielle Bedrohung seitens rivalisierender europäischer Mächte eine Formalisierung kolonialer Herrschaft unabweisbar machte. Dies folgt der bekannten Formel Robinsons und Gallaghers: informelle Herrschaft, wo immer möglich, formelle Herrschaft, wo immer nötig. Nun greift dieses Theorem im deutschen und italienischen Falle nicht recht, weil es in beiden Fällen kein starkes informelles Engagement in bestimmten überseeischen bzw. im italienischen Falle mittelmeerischen Positionen gegeben hat. Allerdings, das hat auch schon Professor Ghisalberti erwähnt, wird man sagen können, dass es im Falle Italiens durchaus gewisse Ansätze für ein informelles Ausgreifen nach Nordafrika gegeben hat, während wir das im deutschen Fall im Wesentlichen ausschließen können. Italiens stärkstes Asset war die Existenz einer vergleichsweise starken Siedlungskolonie in Tunesien. Von den ungefähr 20.000 Europäern im Lande, es war natürlich eine Minderheit gegenüber ungefähr 600.000 Einheimischen, stellten die Italiener bei weitem den größten Anteil, während die Zahl der französischen Siedler und Kaufleute vor Ort vergleichsweise insignifikant war, unter 1.000. Und übrigens auch während der französischen Herrschaft blieb. Aber gerade dieser Ansatzpunkt für eine potenzielle Formalisierung kolonialer Herrschaft durch Italien in Tunesien wurde durch die Begründung eines französischen Protektorats über Tunesien 1881 zunichte gemacht und verwies die italienische imperiale Politik auf andere Regionen, die man nicht in gleichem Maße als, wie soll ich sagen, Regionen für natürliche italienische Expansion ansehen konnte. Nun wird man einräumen, dass vornehmlich die Aktivität italienischer Missionare in Äthiopien eine gewisse Vorreiterrolle gespielt hat. Ich nehme an, dass die Experten dazu noch etwas sagen werden, obschon es kaum unmittelbare Kontinuitäten gegeben hat, jedenfalls nicht vor Ort. Gleiches gilt für die bereits erwähnte, immerhin stattliche Zahl italienischer Geographen, die mit erheblichen Erfolgen große Forschungsexpeditionen in weite Teile Nord- und Ostafrikas durchgeführt haben und die dazu beigetragen haben, imperialistische Tendenzen in Italien zu wecken. Schließlich kommen wirtschaftliche Momente hinzu. Seit der Eröffnung des Suezkanals 1869 entwickelte sich ein Netz von Handelsbeziehungen und Schifffahrtsverbindungen zu einer Reihe von Küstenorten Nordafrikas, und eine gewisse Bedeutung hatte die Einrichtung einer Schifffahrtsroute nach Indien durch die Reederei Rubattini, die Ansatzpunkte für spätere koloniale Expansion abgegeben haben. Es gibt den interessanten Fall, dass Rubattini 1869 eine allerdings winzige private Handelskolonie in dem somalischen Hafenort Assab erwarb. Diese sollte natürlich vornehmlich als Handelsstation dienen. Wenn man sich das anschaut, so kann man sagen, dass Italien in gewissem Maße dazu berufen schien, im Rahmen der zivilisatorischen Mission des Weißen Mannes im Mittelmeerraum eine wichtige, vielleicht sogar dominante Rolle zu spielen. Und ich würde meinen, dass die Ausgangspositionen für eine kolonisatorische Festsetzung Italiens in den Küstenregionen Nordafrikas auf der anderen Seite des Mittelmeeres insgesamt gar nicht so schlecht waren. Und wenn man das mit den deutschen Verhältnissen vergleicht, so ist klar, dass das Deutsche Reich keineswegs in gleichem Maße auf Felder informeller Penetration zurückgreifen konnte, die den Ausgangspunkt für imperiale Erwerbungen hätten abgeben können. Herr Gründer wird sicher darüber sprechen, die Aktivitäten der deutschen Missionen waren geografisch viel zu weit gestreut, als dass sich von hierher konkrete Anregungen für eine künftige Landnahme hätten ergeben können. Und das Engagement der deutschen Wirtschaft in unentwickelten Regionen des Erdballs war zwar keineswegs unbedeutend, aber viel zu wenig auf bestimmte Regionen konzentriert. Und darüber hinaus waren diese Unternehmen nicht selten gar nicht unglücklich, im Umfeld britischer Kolonialherrschaft zu operieren. Das ist überhaupt die Frage, ob es so sehr sinnvoll ist, koloniale Ausbeutung unter eigener Flagge zu betreiben. Wenn ein anderes Land die Kosten trägt, war es vermutlich günstiger. Nur war das den Zeitgenossen nicht so besonders bewusst. Nun, noch Anfang der 70er Jahre waren im Deutschen Reich und wie Sie sehen werden auch in Italien kaum Neigungen vorhanden, zu formellen kolonialen Erwerbungen überzugehen, während informelle ökonomische Penetration natürlich begrüßt wurde. Während der Friedensverhandlungen mit Frankreich tauchte 1871 zeitweilig die Idee auf, von Frankreich die Abtretung Cochinchinas, des südlichen Teils des heutigen Vietnam, zu fordern. Welches Glück, dass dies von Bismarck im Ansatz abgelehnt worden ist. Der erklärte, ich will auch gar keine Kolonien. Die sind bloß zu Versorgungsposten gut. Diese ganze Kolonialgeschichte wäre für uns genauso wie der seidene Zobelpelz in polnischen Adelsfamilien, die keine Hemden haben. Es könnte natürlich stimmen, dass dies auch für Italien wahr war, aber viele Italiener haben es anders gesehen. Und ich würde festhalten, dass es auch in der Öffentlichkeit kaum Unterstützung für koloniale Unternehmungen gab. Im Zeichen des Freihandels war die Bereitschaft nicht vorhanden, nennenswerte staatliche Mittel zur Förderung überseeischer Positionen einzusetzen. Und ein Beispiel ist die sogenannte Samoa-Vorlage im Jahre 1880, mit der Bismarck den Verkauf des in finanzielle Schwierigkeiten geratenen Hamburger Handelshauses Godfra verhindern wollte. Das sollte in englische Hände übergehen. Diese Firma betrieb auf Samoa große Plantagen, aber der Reichstag war nicht bereit, dafür Mittel einzusetzen. Das Engagement wirtschaftlicher Unternehmungen in Übersee war zwar durchaus willkommen und Bamberger hat sich als prominenter Sprecher in der Sache auch so ausgedrückt, aber ein unmittelbares staatliches Eingreifen galt als verfehlt. Dies war, soweit ich sehe, understand to be corrected, in Italien nicht so ausgeprägt, da hier das Kolonialfieber schon geraume Zeit durch die Gazetten geisterte und ein Ausgreifen über das Mittelmeer hinweg gleichsam nahe zu liegen schien. Aber auch hier lehnte man die Fondazione di Colonie sotto piena sovranità nazionale ab. Am 30. April 1871 kam eine von der Regierung Lanza berufene Expertenkommission zu dem Schluss, dass angesichts der inneren Verhältnisse in Italien und im Hinblick auf die bereits bestehenden oder zu erwartenden neuen internationalen Handelsverbindungen die Gründungen einer Kolonie untunlich sei. Also herrschend war die Vorstellung, dass sich ein internationales Handelssystem herausbilden werde, in der die Etablierung von Kolonien unter nationaler Souveränität gleichsam anachronistisch sei. Im Grunde war das richtig, nur brauchte Europa ein Jahrhundert, um das zu lernen. Stattdessen propagierte man das Modell der kommerziellen Kolonien, die unterhalb der Ebene staatlicher Souveränität verbleiben sollten und in unentwickelten Ländern operieren sollten, ohne die dortigen Herrschaftsverhältnisse formell in Frage zu stellen, so wie dies ja auch mit der italienischen Kolonie in Tunis der Fall gewesen war und im Grunde auch noch der Fall war. Im Deutschen Reich griff man, es ist dies bekannt, zum Ausweg der britischen Chartered Company. Die privaten Kolonialgesellschaften sollten zwar den Schutz des Mutterlandes genießen, aber die wirtschaftliche Erschließung und die Verwaltung kolonialer Territorien auf eigene Rechnung und Gefahr betreiben. Nur bei eventuellen Interventionen dritter Mächte sollten sie staatliche Hilfe beanspruchen können. Die Bereitschaft der Regierungen zu unmittelbarem Engagement in kolonialpolitischer Hinsicht war, soweit ich sehe, bis in den Anfang der 80er Jahre hinein, äußerst gering. Und das entdeckt sich sozusagen mit dem generellen Befund eines noch freihändlerisch denkenden Europa. Diese Linie eines vorsichtigen Imperialismus, vornehmlich mit informellen Methoden, wurde dann im Zuge des 1882 einsetzenden Scramble for Africa sowohl seitens der Deutschen wie dann auch der italienischen Politik abrupt verlassen. Frankreichs Griff nach Tunesien 1881, das die Italiener mit einigem Recht als ihre Interessenzone betrachtet hatten, und die britische Intervention in Ägypten 1882 setzten einen Wettkampf um den Erwerb von Territorien in Übersee in Gang, der dann sofort seine eigene Dynamik entwickelte. Und jetzt trat auch das Deutsche Reich, ungeachtet von Bismarcks Ablehnung formeller Kolonien, aus seiner Reserve heraus und unterstützte die territorialen Ansprüche einer Reihe von Kolonialgesellschaften in Ost- und Westafrika und auch im Fernen Osten. Nun muss man allerdings dazu sagen, dass ein Teil dieser Kolonialgesellschaften nicht eigentlich als wirtschaftliche Unternehmungen im echten Sinne des Wortes betrachtet werden können. Die wurden von einzelnen ehrgeizigen Kolonialpionieren betrieben, die gleichsam erst die Voraussetzungen für künftige wirtschaftliche Unternehmungen in den betreffenden Territorien zu schaffen versprachen. Und im Übrigen darf ich vielleicht hinzufügen, spekulative Komponenten fehlen hier nicht, nämlich das unschuldige Publikum sollte diese Aktien kaufen, ganz gleich, was denn ökonomisch aus der Sache werden würde. Bismarck selbst war bemüht, das Ausmaß direkten Engagements des Reiches in Übersee so gering wie möglich zu halten, und er wollte die Interessen der deutschen Wirtschaft in Übersee, soweit diese bestanden, wo immer möglich auf indirekte Weise unterstützen. Und die Berliner Kongo-Konferenz von 1884-85 galt aus Bismarcks Perspektive in erster Linie dem Ziel, mit Hilfe der Durchsetzung des Prinzips der offenen Tür im Kongo-Becken diese Region dem internationalen Handel unbeschränkt zugänglich zu machen und zumindest hier eine Begründung formeller Kolonien durch die europäischen Kolonialmächte entbehrlich zu machen. Also in erster Linie natürlich auch des Deutschen Reiches. Leopold II. Sollte eine Art von Stellvertreter oder Statthalterfunktion wahrnehmen. Sie wissen, dass das kläglich gescheitert ist und dass dann der deutschen Politik keine andere Möglichkeit überblieb, als die Dinge direkt in die Hand zu nehmen und förmliche Schutzgebiete mit allerdings kleinen Kolonialverwaltungen zu errichten. Die deutschen Plantagenunternehmungen in Kamerun weigerten sich explizit von vornherein ihrerseits gleichsam als zur gesamten Hand die Verwaltung des Territoriums zu übernehmen und zwangen Bismarck, einen Gouverneur dort einzusetzen. Auf diese Weise wurden binnen weniger Jahre fast alle späteren deutschen Kolonien erworben. Auch die italienische Regierung sah sich durch diese Entwicklung herausgefordert und dazu veranlasst, nunmehr die kolonialpolitischen Fragen zu einer offensiven Linie zu übergehen. Und der Ausgangspunkt war natürlich Tunesien. Durch den Vertrag von Barbo, in dem sich Frankreich die Vorherrschaft in Tunesien vertraglich absicherte, sah sich Italien in vitalen Interessen massiv verletzt und auch die Aktion Großbritanniens in Ägypten forderte die Italiener zum Handeln heraus. Und demgemäß sah man in Rom Anlass dazu gegeben, dem Vorbild der anderen Mächte zu folgen. Und nachdem das gleichsam naheliegendste natürliche Objekt kolonialer Expansion Italiens überraschend von Frankreich okkupiert worden war, nach anderen Objekten Ausschau zu halten. Dem stand zunächst einmal die politische Isolation Italiens und dessen potenzielle Bedrohung durch Frankreich entgegen. Und wesentlich unter diesem Gesichtspunkt suchte die italienische Politik in der Folge politische Anlehnung bei den Mittelmächten, wie ich finde, für einen hohen Preis und zunächst mit relativ geringen Gegenleistungen. Der Abschluss des Dreibund-Vertrages sollte Italien aus seiner Abseitsstellung herausbringen und in die notwendige Rückendeckung gegenüber Frankreich bringen. Das Problem war, dass Bismarck nicht daran interessiert war, Italien bei einer offensiven Kolonialpolitik zu unterstützen. Und erst 1885 ließ er sich dazu herbei, immerhin zu erklären, dass der Ausbruch eines Krieges mit Frankreich wegen kolonialer Differenzen als Bündnisfall zu betrachten sei. Also die relative Wertlosigkeit des Dreibunds in der Frühphase bestimmte die italienische Diplomatie, sich dann an Großbritannien zu halten. Nun bot sich anfänglich sogar eine ungewöhnlich günstige Möglichkeit, jedenfalls auf den ersten Blick, insofern als Großbritannien 1882 unmittelbar nach der Festsetzung in Ägypten anbot, gemeinsam an der Wiederherstellung geordneter Verhältnisse, was immer das heißen mag, in Ägypten zusammenzuwirken. Hier schien sich aus italienischer Sicht eine Chance zu eröffnen, für Ägypten und dann ebenso für Tunesien und möglicherweise für andere Territorien des Osmanischen Reiches eine Art informeller Kontrolle à trois zu errichten. Und das hätte natürlich den Vorteil gebracht, die Position Italiens in Tunesien zu stabilisieren. Faktisch aber war das Angebot der Partnerschaft in Sachen Ägyptens eher ein Danaher-Geschenk, das die italienische Regierung, wie ich meine, entgegen Crispi rechtens ausschlug, denn die Zeiten für informelle imperiale Herrschaft, noch dazu durch eine Mehrzahl von europäischen Staaten, waren vorbei. Wie Sie wissen, binnen kurzem wurde die britische Regierung gezwungen, statt wie anfänglich beabsichtigt, die bisherige Dual Control in neuer Form in Ägypten wiederherzustellen, dieses Land faktisch, wenn auch nicht rechtlich, unter ein Protektorat zu stellen und dann durch Lord Cromer formell nur als Berater des Khediven nahezu diktatorisch zu verwalten. Andererseits bot sich für die Italiener ein Zusammenwirken mit Großbritannien am Roten Meer an. Die britische Regierung geriet ob des Ansinnens der Ägypter, die bisherige Vorherrschaft Ägyptens im Sudan gegenüber dem Aufstand des Mahdi mit britischer Waffenhilfe wiederherzustellen, in größte Schwierigkeiten, und eine Juniorpartnerschaft Italiens, das womöglich helfen könne, die Aufstandsbewegung des Mahdi zu bekämpfen, erschien demgemäß in London zeitweilig sehr willkommen. Freilich blieb das ehrgeizige Kolonialprogramm Mancinis am Ende in ersten Anläufen stecken, denn nachdem die Engländer aus ihren unmittelbaren Schwierigkeiten im Sudan heraus waren, waren sie an einer italienischen Rolle dieser Art nicht mehr interessiert. So wurde aus dem geplanten Vorstoß der Italiener in den Sudan nichts und von den kolonialen Landnahmeplänen blieb dann über. Die Wiederinbesitznahme Assabs, nun seitens des italienischen Staates, und die Okkupation des Hafens Massawa mit bescheidenem Hinterland. Nun, der Übergang zu einer offensiven Kolonialpolitik durch die beiden Mächte steht, wie ich schon angedeutet habe, in unmittelbarem Zusammenhang mit den qualitativen Veränderungen des europäischen Expansionsprozesses in jenen Jahren. Und demgemäß bin ich heute gegenüber einer vorwiegend auf die metropolitanen Verhältnissen bezogenen Erklärung des Phänomens zurückhaltender geworden. Vielmehr haben wir es mit dem Ineinandergreifen von vermehrtem externen Druck auf bisher nur informell kontrollierte Regionen und indigenen Krisen an der Peripherie zu tun, die die europäischen Mächte zu einer Intensivierung von bisher vielfach nur extensiv oder gar nur informell ausgeübten Kontrolle an der Peripherie zwang. Das wirkte nun wieder zurück auf die inneren Verhältnisse und produzierte weitere koloniale Ausgreifungsphänomene. Die in den Jahren nach 1881 auftretende enorme Steigerung der Dynamik der europäischen Expansion erscheint auf den ersten Blick rein mächtepolitisch induziert. Konkrete ökonomische Interessen kamen im Moment nur sekundär ins Spiel und sie waren überdies vielfach nur spekulativer Natur. Über den wirklichen Wert der prospektiven kolonialen Territorien war man fast immer völlig uninformiert. Es ist aber nicht zu leugnen, dass diese plötzliche Steigerung der Gangart des europäischen Expansionsprozesses mit den inneren Verhältnissen in der europäischen Staatenwelt seismografisch verbunden war, und damit nehme ich einiges von dem auf, was Herr Schieder für den deutschen und italienischen Fall im Detail beschrieben hat. Die treibenden Kreise, meist kleine Minoritäten, wurden von einem Komplex von Kalkulationen politischer Natur motiviert, denen zufolge koloniale Expansion ganz unabhängig von den eventuell zu erwartenden ökonomischen Gewinnen günstige Auswirkungen auf die bestehende gesellschaftliche Ordnung haben würden. Die Erwartung wurde gehegt, dass durch eine erfolgreiche Expansionspolitik gesellschaftliche oder wirtschaftliche Krisenlagen gemildert und die Vorherrschaft der traditionellen Machteliten gefestigt werden können. Aber wichtiger war, dass sich in der Gesellschaft selbst dann starke Strömungen zugunsten einer aktiven staatlichen überseeischen Politik ausbildeten, immer noch getragen von kleinen, aber einflussreichen Vereinen und Agitationsverbänden, wir werden darüber noch zu sprechen haben, die nur eine Minderheitsmeinung repräsentierten, diese aber lautstark und wirksam in die öffentliche Debatte einzubringen verstanden. Die Hauptargumente der Kolonialagitation will ich hier nur sehr kurz streifen. Das erste war, dass Kolonialpolitik zu einer Verbesserung der sozialen Lage der Unterschichten durch Schaffung von zusätzlichen Arbeitsmöglichkeiten in kolonialen Territorien führen könne und damit der Abbau oder zumindest die Entschärfung der bedrohlichen sozialen Spannungen im gesellschaftlichen Gefüge erreichbar sei, die sich im Zuge des sich herausbildenden industriellen Systems stetig zu verschärfen schien. Das war in gewisser Weise eine Momentaufnahme. Das zweite war, dass Kolonien die Chance versprachen, die Auswanderung in Territorien unter eigener Souveränität zu lenken, statt die Auswanderer. Und es handelte sich im Deutschen Reich bis 1880 ebenfalls um große Zahlen, auf Dauer aus dem nationalen Verbande zu entlassen und damit zu verlieren. Hans-Ulrich Wehler hat seinerzeit in seinem großen Buch, das auf die ökonomische Seite großen Wert gelegt hat, den Faktor der Auswanderung in den Quellen mit ziemlicher Konsequenz ausgespart. Der Akzent liegt anders. Das dritte Argument ist sozusagen ebenso gängig wie problematisch, dass koloniale Erwerbungen zusätzliche Märkte und Investitionschancen in den kolonialen Territorien schaffen würden und dass die Spin-off-Effekte dann eine zusätzliche Ankurbelung des Binnenmarktes bringen würde. Das war ebenso communis opinio wie falsch. Und im deutschen Falle kaum weniger falsch als im italienischen, weil nachdem sich wirklich ein effektives industrielles System ausgebildet hatte, die expansiven Energien dieses Systems in andere Regionen, ganz überwiegend in andere Regionen gingen, als jene der offiziellen territorialen Kolonialpolitik, mit einer Ausnahme, das ist dann der Nahe Osten, das ist dann das Osmanische Reich. Dazu kommt dann ein psychologisches Motiv, nämlich das Bedürfnis, die Kleinstaatlichkeit der Vergangenheit ein für allemal abzuschütteln und zu den großen Mächten zu gehören. Das Ideal nationaler Größe hatte schon die vagen, reichlich ephemeren Kolonialpläne der 1848er in Deutschland beflügelt. Nach der Reichsgründung trat dann die Vorstellung hinzu, dass das Deutsche Reich es den anderen Mächten gleichtun und sich auch auf weltpolitischem Gebiet eine angemessene Stellung erkämpfen müsse. Unter Bismarcks Ägide war diese Philosophie weitgehend zurückgedrängt worden, trat dann aber in der Ära Wilhelms II. Mit ungehemmter Massivität hervor. In Italien war es die romantische Erinnerung, erlauben Sie mir das so zu formulieren, an die mittelmeerische Weltstellung des antiken Rom, welches die Gemüter beflügelte, eine koloniale Mission des italienischen Staates an den mittelmeerischen Küsten Nordafrikas und schließlich auch am Roten Meer zu propagieren. Das Mittelmeer erschien als italienisches Meer und Luigi Campo Fregoso hatte schon 1869 in seinem Traktat Del Primato Italiano sul Mediterraneo geschrieben, Legitto, Tunisi, Tripoli, Algeria, Giacono a breve distanza innanzi alle nostre terre, come nostre naturali colonie. Daneben stand dann schließlich das damals geläufige moralische Argument von der zivilisatorischen Mission, die die Europäer auf sich zu nehmen hätten. Das hat eine große Rolle gespielt. Darüber ist, wie ich glaube, da es reine Ideologie war, schon damals kein Wort zu verlieren. Insgesamt bildete sich schrittweise ein imperialistisches Klima, in dem koloniale Expansion countermand positiv bewertet wurde, ohne klare Kalkulation der möglichen Folgen, Vorteile oder auch Nachteile, und in dem die Kritiker kolonialer Experimente zunehmend weniger Gehör fanden. Fraglos blieben die Politiker und Staatsmänner davon dann nicht unberührt. Auch die Argumente der unmittelbaren Interessenten konnten jetzt nicht mehr einfach beiseite geschoben werden. Für das konkrete Handeln der Staatsmänner war jedoch in den 80er Jahren, wie ich glaube, der Gesichtspunkt weit bedeutsamer, dass die eigene Nation, wolle man denn im internationalen Verbande etwas gelten, bei dem Wettlauf um koloniale Besitzungen unbedingt dabei sein müsse. Dies gilt, wie ich einräumen möchte, für die Regierungszeit Bismarck in begrenztem Maße. Doch darf ich vielleicht darauf hinweisen, dass dieser 1883 aus seiner kolonialen Reserve nicht zuletzt deshalb herausgetreten ist, weil er die Chance gegeben sah, eine kolonialpolitische Koalition der europäischen Mächte gegen das übermütig auftretende Großbritannien zu schmieden und zugleich zu einer wünschenswerten kolonialpolitischen Allianz mit Frankreich zu gelangen, die die Franzosen das Loch in den Vogesen vergessen machen würde. Also hier jedenfalls können Sie diesen Mechanismus partiell jedenfalls sehen, dass das Deutsche Reich, um zu zeigen, was in der Harke ist, dann vielleicht auch Kolonien erwerben müsse, obwohl Bismarck selbst an den Kolonien als solchen überhaupt nicht interessiert war. Ich würde das natürlich auch für die Ära Bülow sagen, denn Bülow war vollständig Wurst, wo diese Kolonien lagen. Nun musste man halt Kolonialpolitik betreiben. Kolonialpolitik ohne Objekt. Expansion ohne rationales Objekt. Was Italien angeht, so würde ich behaupten, und bin etwas zögerlich angesichts der Präsenz von Experten, dass schon unter Mancino, dann aber insbesondere in der Ära Crispi, die Zwangsvorstellung herrschend wurde, dass Italien schon deshalb eine Kolonialmacht werden müsse, damit es im Kreise der Großmächte der berühmten fünf weiterhin als vollwertig anerkannt würde. Und ich glaube, dass derartige machtpolitisch orientierte Prestigeerwägungen zunehmend auch von den bürgerlichen Schichten und insbesondere den Bildungseliten aufgegriffen wurden, die sich ideologisch wie auch materiell mit dem nationalen Machtstaat identifizierten. Und schon Max Weber, gestatten Sie mir ein Max Weber Zitat in diesem Kontext, hat darauf hingewiesen, dass Nationalbewusstsein und Machtprestige eng miteinander verknüpft sind und dass die Ausweitung des Geltungsbereichs der eigenen Nation gerade für die Führungseliten und insbesondere die Bildungseliten materielle Vorteile mit sich zu bringen pflegt. Jedenfalls verdinglichte sich dieses nationale Pathos zu einer förmlichen imperialistischen Ideologie, die auch dann auf große Resonanz im Publikum zählen konnte, wenn dahinter keinerlei realistische, ökonomische oder sonstige Objekte standen. und dass dies zur Beschleunigung der imperialistischen Expansionsprozesse wesentlich beigetragen hat, scheint mir außer Zweifel. Denn für die späteren 80er und dann für die 90er Jahre und insbesondere die Phase seit der Jahrhundertwende sind dann die bürgerlichen Schichten die Treibenden und nicht mehr die Regierung. Nun ein Blick über den Ablauf, noch ein Blick auf den Ablauf der Dinge, das kann ich hier nur kursorisch tun. Der Erwerb der deutschen Kolonien in den Jahren 1882 bis 1885 vollzog sich dank einer außerordentlich günstigen außenpolitischen Konstellation und sicher auch des Geschicks Bismarcks in einem relativ konfliktlos. Großbritannien hatte in der ägyptischen Frage die Gegnerschaft nicht nur Frankreichs, sondern auch der anderen Großmächte zu fürchten und war deshalb nachgiebig gestimmt und konnte in diesem Falle dann die Dominions oder Kronkolonien dazu zwingen, den deutschen Wünschen bis zu einem gewissen Grade zu entsprechen. Hingegen erwies sich der sich daran anschließende Prozess der flächendeckenden Durchsetzung des Kolonialsystems, und mit Herrn Bley ist ja mindestens ein Experte hier, der dazu etwas sagen kann, als überaus kostenaufwendig und konfliktreich. Sie müssen sich klar machen, dass das Etablieren von Kolonien eigentlich sich zunächst nur auf die Küstenregionen erstreckte und dass die sozusagen Durchdringung des Landes außerordentlich schwierig gewesen ist. Und die Kolonialgesellschaften erwiesen sich schon bald als völlig unfähig, als Träger des kolonialen Systems zu operieren, geschweige denn die entstehenden Kosten für Verwaltungssicherheit und die lokalen militärischen Konflikte zu erwirtschaften. Sie mussten, wie Sie wissen, schließlich sehr zu Bismarcks Unwillen vom Deutschen Reich übernommen werden. Und erst seit den 1890er Jahren gelang es dann schrittweise, flächendeckende Kolonialverwaltungen zu etablieren, die wirklich funktionierten. Italien befand sich in einer vergleichsweise weit ungünstigeren Situation. Während die deutschen Kolonialverwaltungen es in aller Regel mit einer Vielzahl von kleinen indigenen Stammesherrschaften zu tun hatten, die als solche keine ernstzunehmenden Gegner für die Schutztruppe darstellten und die sich zudem leicht gegeneinander ausspielen ließen, traf die italienische Politik auf vergleichsweise formidable indigene Mächte. Nicht ohne weiteres mit begrenzten militärischen Mitteln gefügsam gemacht werden konnten. Die italienische Expansion richtete sich ja durchweg auf Territorien des Osmanischen Reiches. Crispi selbst, der seit 1887 der eigentliche Exponent einer aktiven italienischen Expansionspolitik war, war fest davon überzeugt, dass der Zusammenbruch des Osmanischen Reiches nur eine Frage der Zeit sei, und der Erwerb der verbleibenden nordafrikanischen Territorien demgemäß das natürliche Ziel der italienischen imperialistischen Politik sein müsse. Jedoch war der kranke Mann am Bosporus nicht ganz so krank, wie dies gemeinhin angenommen wurde, und außerdem waren die Großmächte von Fall zu Fall geneigt, das Osmanische Reich zu stabilisieren und der Pforte, wenn auch aus eigensüchtigen Motiven, gegenüber Aspirationen bestimmter Kolonialmächte und namentlich den italienischen, immer wieder den Rücken zu stärken. Das hieß mit anderen Worten, dass die italienische Expansion sich auf Gebiete richtete, die im völkerrechtlichen Sinne nicht sozusagen herrenlos waren. Und darüber hinaus, in den Küstenregionen Somalias und Eritreas stieß die italienische Kolonialpolitik zwar auf eine Gemengelage von lokalen islamischen Herrschern, die formal unter türkischer Oberherrschaft standen, mit denen man aber koloniale Unterwerfungsverträge vergleichsweise mühelos abschließen konnte bei entsprechenden materiellen Leistungen. Aber weiter inlands fanden sich machtvolle indigene Staaten, die von Fall zu Fall auch europäische Bündnispartner zu mobilisieren in der Lage waren. Anfänglich war dies Ägypten unter Ismail und dann späterhin Ägypten unter britischer Vorherrschaft, in Äthiopien vor allem die Herrschaft Menelik's, der ja die Möglichkeit sah, dann zeitweise massive russische, auch französische diplomatische Unterstützung und auch Waffenhilfe an Land zu ziehen. Infolgedessen bedurfte die Etablierung kolonialer Herrschaft hier eines weit höheren militärischen Einsatzes als anderswo. Auch darüber werden wir noch zu reden haben. Und auch verlustreiche Rückschläge, die in diesem Umfang, jedenfalls in der Frühphase des deutschen Kolonialismus, nicht aufgetreten sind, blieben nicht aus. Nun ist interessant, dass die italienische Öffentlichkeit davon ausging, dass diese Rückschläge zu rächen und wieder gut zu machen als Sache der Wahrung der nationalen Ehre betrachtet wurde und dass Niederlagen wie Dogali eher zu einer Intensivierung der kolonialen Anstrengungen führten als zum Gegenteil. Crispi jedenfalls appellierte bei solchen Gelegenheiten erfolgreich an den Opfersinn des Landes oder doch, sagen wir mal, der Parlamentarier und vor allem an deren Ehrgefühl. Er erklärte gelegentlich, Italien benötige Kolonien für seine Zukunft und seinen Handel. Und die bürgerliche Angewohnheit, immer nur die Kosten zu berechnen, sei unpatriotisch. Es gebe etwas Größeres als materielle Interessen, die Würde des Landes und die Interessen der Zivilisation. Das deutet natürlich schon an, dass der finanzielle Einsatz und das militärische Engagement Italiens verglichen mit jenem des Deutschen Reiches ausgesprochen hoch war, und dass die Erträge, die daraus hervorkommen sollten, kaum in einem günstigen Verhältnis zu dem Aufwand gestanden hat. Zum damaligen Zeitpunkt, soweit sind die Parallelen klar, waren sowohl die deutsche wie die italienische Gesellschaft bereit, für ihre überseeische bzw. mittelmeerische Zukunft einen hohen Preis zu zahlen. Die Deutschen konnten es mühelos, die Italiener vielleicht nicht ganz im gleichen Maße. Ich komme zum Ende. Seit Anfang der 90er Jahre kam es in ganz Europa erneut zu einem massiven Aufflammen imperialistischer Strömungen, nachdem so die späten 80er Jahre eine Phase der Flaute gewesen waren. Imperialismus wurde zu einer populären Angelegenheit. Und die Politiker konnten für imperialistische Aktionen nunmehr mit starkem Rückhalt in der öffentlichen Meinung und jetzt auch der einschlägig interessierten Wirtschaftskreise rechnen. Ja, ich glaube, dass in dieser Phase und dann speziell nach der Jahrhundertwende die Politiker von der Öffentlichkeit nach vorne gedrängt wurden. Parallel dazu kam es auf internationalem Felde zu Bemühungen sowohl der etablierten Kolonialmächte, also namentlich Großbritanniens und Frankreichs, wie auch der Neukömmlinge um eine Konsolidierung und Arrondierung der jeweiligen kolonialen Territorien. Dabei haben sich die Italiener sogar ganz geschickt verhalten. Die Ergebnisse sind bekannt. Die deutsche Weltpolitik dieser Jahre brachte keinerlei konkrete Resultate und die Frustration des Publikums nahm unter Bülow beständig zu. Demgegenüber war die von Crispi mit deutscher und britischer flankierender Unterstützung eingeleitete Politik der Ausweitung italienischer Kolonialherrschaft auf große Küstenregionen am Roten Meer zunächst, wie Sie wissen, bemerkenswert erfolgreich. Ihren Höhepunkt erreichte diese Expansionspolitik mit dem Versuch, das papierne Protektorat über Äthiopien im Vertrag von Ucciali effektiv durchzusetzen. Crispi schrieb am Vorabend der entscheidenden Schlacht von Adua mit großem nationalen Pathos an den italienischen Oberkommandierenden Bertieri, das Land erwarte einen neuen Sieg, der die abessinische Frage ein für alle Mal löse, die Ehre des Landes und der Monarchie, so schrieb er, lägen in dessen Hand. Doch endet dies bekanntlich mit einer schweren militärischen Katastrophe, welche die imperialistischen Bestrebungen Italiens zunächst einmal fürs Erste begrub. Und selbst dann, ich bin nicht sicher, wann ich das genau datieren soll, so in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts, eine neue Phase imperialer Expansion ein. Diese ist nun freilich qualitativ sehr verändert. Im Deutschen und im Deutschen Reich, ebenso wie in Italien, rückt insbesondere das Osmanische Reich und die sogenannte europäische Türkei oder was davon noch übrig war, in den Mittelpunkt des Interesses. Und man kann sagen, dass jetzt informelle und halbformelle ökonomische Penetration gegenüber der Etablierung formeller Kolonien immer wichtiger wird. Zwar hat die deutsche Politik zielbewusst auch damals, nämlich unter Bethmann-Hollweg, die Okkupation von Teilen Mosambiks und Angolas vorangetrieben und die Chancen dafür standen 1914 gar nicht schlecht. Aber der Schwerpunkt der, wenn Sie wollen, imperialistischen Expansion, getragen von den wirtschaftlichen Interessen, geht im Grunde in Regionen, die entweder überhaupt nicht im engeren Sinne kolonialen Charakter tragen oder wie im Osmanischen Reich semikolonialen Charakter. Das gilt natürlich insbesondere für die sogenannte Bagdadbahn, die ja dann zum Paradepferd des deutschen Imperialismus vor 1914 geworden ist. Dem entsprechen im italienischen Fall diverse Eisenbahnprojekte auf dem Balkan und dann ein neues Interesse an Dalmatien, an Regionen mit geringer italienischer, aber immerhin italienischer Besiedlung an der dalmatinischen Küste. Man kann beides deuten als eine Wende, die sich im deutschen Bereich vielleicht beschreiben lässt, partiell als ein neues Interesse am Orient, das nicht formelle Kolonien etablieren will, und ein italienisches Interesse an der Ausweitung italienischer Interessen in Regionen, in der in der Tat Ansätze von italienischer Penetration in vormoderne Zeiten zurückreichend vorhanden gewesen ist. Das geht einher mit einem sehr aggressiven Nationalismus. Dies ist etwas, was ich hier nicht im Einzelnen behandeln kann. Ich würde sagen, dass nicht jenseits des Aufgabengebiets meines Referats, das über Anfänge redet. Es ist dies ein neuer, ein sehr viel komplexerer Imperialismus, bei dem die formelle koloniale Expansion gegenüber Formen informeller Penetration, namentlich auch mit Hilfe von Kapitalinvestitionen mehr oder minder großen Umfangs, zunehmend an Gewicht verlieren. Und das geht dann so in Stagen über in die imperialistische Politik während des Ersten Weltkriegs, in die großen Kriegszielkataloge. Damals, vor 1914, ging es natürlich vor allem darum, sich für den Fall der als bevorstehend erwarteten, allerdings in Berlin eher gefürchteten Aufteilung des Osmanischen Reiches eine starke, gegebenenfalls ausbaufähige Ausgangsposition zu schaffen. Und in dem Zusammenhang stehen natürlich die imperialistischen Aktionen Italiens 1912 und 1913, die sich rein ökonomisch, wie ich glaube, in gar keiner Weise rechneten oder auch jemals gerechnet haben. Ich bedanke mich.